Der Mond steht in den Gassen, leb wohl, mein Schatz, ade. Da die Trompeten blasen, so muss ich dich verlassen und tut mir doch so weh. Du sollst dein Herz mir schenken, dass ich es immer hab. Wenn ich den Säbel schwenke, auf das ich an dich denke, dass ich ein Mädchen hab. Der Wind weht in der Linde, wie ein Spion, der schlich. Wenn ich dich wiederfinde, hast du ein kleines Kind, das ist so blond wie ich.